Pressemitteilung der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf, 31. Oktober 2012. Musik braucht keine GEMA. Zwei Aktionstage gegen die angekündigte GEMA-Tarifreform planen die NRW-Piraten im kommenden Monat. Am 17. November, Samstag, soll in möglichst vielen Clubs, Diskotheken und Kneipen in NRW zwischen 23 und 24 Uhr eine Stunde lang überhaupt keine Musik gespielt werden. Am darauffolgenden Samstag, dem 24. November, wird dort zur gleichen Uhrzeit ausschließlich GEMA-freie Musik aufgelegt. Die NRW-Piraten haben für diese Aktion einen eigenen Sampler erstellt, der verschiedene Musikstile beinhaltet. Wir möchten mit dieser Aktion zum einen auf die unverhältnismäßigen Gebührenerhöhungen aufmerksam machen und außerdem zeigen, dass hochwertige Musik keine GEMA braucht, sagt Daniel Neumann, Mitglied im Landesvorstand der NRW-Piraten und Koordinator der Aktion. Die kommende Tarifreform der GEMA trifft Diskotheken, Musikkneipen, Stadtfeste, Tanzschulen und traditionelle Feste ab April 2013 mit voller Härte. Betreiber können mit Gebührenerhöhungen von bis zu 1000% rechnen. Nach Ansicht der NRW-Piraten führt diese maßlose Anpassung zu einem Aussterben der Veranstaltungskultur in ganz Deutschland. Ebenso werden viele Arbeitsplätze in Musikkneipen, Diskotheken, Tanzschulen und bei Veranstaltungen durch die Reform betroffen sein. Die von der GEMA eingenommenen Beiträge werden außerdem ungerecht verteilt und kommen größtenteils privilegierten Mitgliedern zugute. Bereits am 5. November wird der Petitionsausschuss des Bundestages über die E-Petition zur sogenannten GEMA-Vermutung beraten. Christian Hufgard, erster Vorsitzender des Musikpiraten e.V. und Mitglied der Piratenpartei Hessen, wird die Petenten vertreten. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung, Presseteam NRW, Achim Müller. Gesprochen wurde diese PM von Britta Stephan, AK Nanunana 249. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.